Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, heute im Radio ausschließlich zu hören, nicht im WDR-Fernsehen zu sehen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Offene Show heute Nacht, Telefonnummer 0800 5678 111. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Thomas hat angerufen, 36 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen Thomas, um was geht's? Ja, ich habe gestern deine Sendung verfolgt. Das ist schön. Und auch angerufen und bin nicht durchgekommen. Aha. Da war gerade die Barbara dran, die Hebamme. Ja. Und ich habe gesagt, ich sitze eigentlich am anderen Ende des Tisches. Nee. Ich arbeite in einem Hospiz. Ah. Da habe ich gesagt, die einen leiten ein und die anderen begleiten beim Ausgehen. Also ich glaube ja, dass immer so eine Wissenslücke besteht. Was ist ein Hospiz? Viele denken, das ist ein Gasthaus. Ne, so sagte man das früher ja auch, oder sagt man heute auch noch in den alten Ländern. Es ist ein Sterbehaus, wo Menschen hinkommen zum Sterben. Na, ich würde nicht sagen, es ist ein Sterbehaus, sondern ich würde bei dem Begriff Gasthaus schon bleiben. Wir haben ja auch keine Patienten, sondern wir haben Gäste. Ja gut, das ist nett ausgedrückt, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass die Menschen, die dort sind, alle sterben werden. Ja. Ne, so kann man sagen. Es ist ja, man muss ja nicht schönreden, es ist halt so, wie es ist. Genau. Und wenn du vielleicht mal einen Satz zur Philosophie der Hospize sagst, warum hat man Hospize eingerichtet? Also das Hospiz kommt aus einer Bewegung heraus, nämlich aus der Bewegung einfach zu sagen, jeder Mensch soll das Recht haben, dort zu sterben, wo er auch sterben möchte. Und er soll ordentlich behandelt werden und menschenwürdig behandelt werden, genau, bis zur letzten Sekunde und nicht in irgendwelchen Fluren oder Badezimmern in Kliniken einfach dahin sterben. Genau so ist es. Das ist es. Genau was machst du genau im Hospiz? Ich bin Krankenpfleger und arbeite so mit. Also es fängt an von Pflegen in allen unterschiedlichen Bereichen, über Gespräche. Und auch die seelische, psychologische Betreuung halt. Genau. Wie viele Leute liegen bei euch oder sind bei euch zu Gast in eurem Hospiz? Maximal 10. Nur 10 Leute? Nur 10 Leute, ja, also maximal. Das bedeutet, es ist eine ganz persönliche und individuelle Betreuung gewährleistet. Genau, das ist auch so gewollt. Sind das eher ältere oder durch die Bank, was das Alter anbelangt, Menschen? Also ich weiß jetzt nicht den Durchschnitt, aber im größten Teil schon älter. Schon älter. Das heißt, also Kinder liegen bei euch nicht? Kinder liegen bei uns nicht. Mhm. Wir würden zwar Kinder nehmen, aber bei Kindern ist es ja häufig so, dass die bis zum Schluss therapiert werden. Mhm. Sind das Menschen, sind das alles Menschen, die kaum oder gar keine Angehörigen haben? Nee, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Aber das Bild der Familie hat sich ja in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Mhm. Und es gibt halt Situationen im Krankheitsverlauf, wo man es zu Hause einfach nicht mehr schaffen kann. Verstehe, und wo man dann die Hilfe von außen braucht. Genau. Was sind das hauptsächlich für Krankheiten, mit denen du konfrontiert bist? Krebs. Alle möglichen Arten, gewisse neurologische Erkrankungen, aber Krebs überwiegt. Mhm. Wie lange liegt man in der Regel in einem Hospiz? Also der Durchschnitt liegt ungefähr bei 3 Wochen. Ach, länger nicht? Nein, also es kommt vor, dass ein Gast halt nur 5 Stunden hier ist. Mhm. Es kommt aber auch vor, dass es so 8 Monate, also ein Dreivierteljahr ist. Ach, das kommt dann doch vor, so länger. Das kommt auch vor, ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Also jeder von uns kennt ein Krankenhaus, wie so ein Krankenhaus aussieht, eine Pflegestation vielleicht noch. Wie sieht es bei euch, wie sehen die Zimmer aus? Wohnlich. Also es ist ein altes Haus, was wir haben, ein Altbau, und wir haben halt 10 Zimmer und eine große Wohnküche, einen Wintergarten, Terrasse und alles möglichst optisch schön anzusehen und eingerichtet. Hat denn jeder sein eigenes Zimmer? Ja. Und die Zimmer sind recht zweckmäßig ausgestattet. Aber sie erinnern nicht so in erster Linie an ein Krankenhaus? Überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Weil wir haben nicht die weißen, sondern wir haben Holzmöbel. Ja. Und jeder kann das mitbringen, was er möchte. Ja. Also was ihm noch so... Also persönliche Gegenstände, genau. ein Foto oder... Ob es ein Teppich ist, ob es eine Schrankwand wurde hier auch schon aufgebaut. Ah ja. Also alles, was dir lieb ist, kannst du mitbringen. Mhm. Ein Bild kann an die Wand gehängt werden oder... Ja. oder was auch immer. Ja. Betreut ihr eure, du sagst Gäste, ne? Dann bleiben wir bei dem Begriff. Ja. Betreut ihr eure Gäste auch im weißen Kittel oder seid ihr ganz normal angezogen? Ganz normal. Auch ganz normal. Das gehört auch dazu, ne? Das gehört dazu. Gibt es, es gibt aber auch Ärzte dort, ne? Oder sind also das rein? Ja, also unsere Gäste, ich bleib bei dem Begriff, werden betreut durch ihren Hausarzt weiterhin. Ach so ist das. Ach so. Es läuft hier also kein Arzt rum. Ah ja, also es läuft nur das Betreuungspersonal herum, sagen wir mal so, und die Ärzte kommen von außen. Genau, und dann arbeiten wir halt noch mit der Schmerzambulanz zusammen. Mhm. Wobei die Ärzte, das ist so, jederzeit erreichbar sind. Mhm. So, nun war das Thema ja gestern Berufe rund um den Tod. Und da bist du ja nun wirklich ein sehr richtiges Beispiel. Du bist ständig, täglich mit dem Tod konfrontiert. Ja. Wie hältst du das aus? Wie gehst du da für dich mit um? Also es hat meine Einstellung zu meinem Leben schon verändert. Deutlich. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Über 3. Ja. Über 3 Jahre. Inwiefern hat es die Einstellung zum Leben verändert? Ich lache gern. Und ich freue mich. Also ich freue mich auch über Kleinigkeiten und das, was man so verloren hat in Jahren. Also wie man merkt, dass es Frühling wird zum Beispiel. Oder wie es der Herbst kommt oder was auch immer. Was einfach so bedeutungsschwanger an einem vorbeigerannt ist, das nehme ich auf einmal ganz bewusst wahr. Und viele Begegnungen mit Freunden und Leuten genauso. Wo ich sage, Mensch, das war ein schönes Gespräch oder das war jetzt ein schönes Ding. Und ich will jetzt mal einen sehr pathetischen Begriff gebrauchen, weil mir nichts anderes einfällt. Ist es so, dass du durch diese Arbeit demütiger geworden bist? Im positiven Sinne? Demütiger vor dem Leben vielleicht oder vor der Natur oder weiß ich was? Ja. Du sagst, eure Gäste, die kranken Leute sind 3 Wochen im Durchschnitt da, manche auch ein paar Monate länger. Du bist ja ständig damit befasst, Abschied nehmen zu müssen. Du hast eine Beziehung aufgebaut zu jemandem, vielleicht sogar eine intensive aufgrund der Dramatik der Situation. Die Beziehung ist intensiv und du musst immer und immer wieder Abschied nehmen. Ja. Bist du auch traurig? Ja, wir wissen, oder ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Ja, ich weiß, dass diese Menschen, die hier hinkommen, nicht mehr allzu lange zu leben haben. Und das Motto, was ich so habe, heißt, sich einlassen und loslassen. Wobei es auch mit dem Loslassen Probleme gibt manchmal. Das glaube ich. Natürlich. Ich stelle es mir dennoch so schwierig vor, einen Beruf zu haben, wo man jeden Tag hingeht und weiß, du bist nur, jetzt vor dir siehst du nur Leid und Elend und letztendlich den Tod. Ich drücke es mal etwas anders aus. Ich sehe, dass Menschen, die hier hinkommen, nochmal richtig aufleben. Weil wir arbeiten ja natürlich mal palliativmedizinisch. Das heißt, wir arbeiten nicht mehr, wir versuchen nicht mehr zu heilen, sondern wir versuchen die Symptome diesen Menschen zu nehmen. Also verstehe ich das richtig, dass das, was ihr den Menschen noch geben könnt, durchaus so ein sichtbares Glück ist für die Leute, dass es für euch wiederum auch ein Erfolgserlebnis eurer Arbeit darstellt. Ja, also manchmal leben sie noch richtig auf und sie fangen an, das Leben zu genießen, unterschiedlichster Form. Also es kann das Bad sein, mit einem Glas Sekt und Musik dabei. Es kann genauso sein, also wie häufig habe ich nachts um diese Uhrzeit Rührei gekocht, weil irgendjemand gesagt hat, ich habe Hunger, gib mir mal ein Ei. Finden auch oft und häufig oder häufig Gespräche über den Tod mit euren Gästen statt? Ja, schon. Aber die Gäste suchen sich die Menschen aus, mit denen sie reden wollen. Das heißt, ich muss es nicht unbedingt sein. Ich bin halt, du sprachst vorhin von Demut, da möchte ich es mal so ausdrücken. Ich bin manchmal nur die Kammerzofe. ich darf das Essensbestellung entgegennehmen und auch reinbringen. Aber Gespräche führt mein Kollege und genauso ist es dann auch irgendwo andersrum. Was für eine Stimmung herrscht so da auf dem Flur in den Zimmern bei euch? Eher eine ruhige Stimmung, eine traurige Stimmung, eine fröhliche Stimmung? Ganz unterschiedlich. Alles. Es gibt auch fröhliche Tage. Ja, natürlich. Also, es gab mal so den Wunsch von jemandem, ich möchte noch mal grillen. da stand 3 Stunden später der Grill auf der Terrasse. Das ist wichtig, dass du das so erklärst, dass ihr euch auch bemüht, auch solche, was in eurem Rahmen möglich ist, solche kleinen Wünsche den Menschen nochmal zu erfüllen, was ein Krankenhaus natürlich nicht könnte. Ja, es könnte sein letzter Wunsch sein, ne? Ja, eben. Und dann haben wir halt nochmal gegrillt. Und dann waren alle dabei. Von der Familie, von anderen Gästen hier, Angehörige, alles. Wer zahlt das denn eigentlich alles? Zahlen das die Krankenkassen? Nicht alles, leider nicht. Das heißt, die Angehörigen oder derjenige, der da liegt, muss das dann selbst zahlen? Nein. Es bleibt also vom Tagessatz, den wir haben, so ein gewisser Eigenanteil übrig. Wie hoch ist der Tagessatz? 420 Mark. Stange Geld, ne? Ja. Und die Kassen übernehmen halt nur 270 und dann kommt die Pflegekasse ja noch dazu und. So dass also ein Eigenanteil zwischen, ja, ich sag mal so 40 bis 70 Mark pro Tag übrig bleiben. Also kann sich nicht jedermann leisten, sowas? Und es wäre erstrebenswert, wenn aufgrund vielleicht mehrerer Initiativen oder neuer Anstöße halt mehrere Hospize, noch mehr Hospize entstehen würden. Also dafür, also das, wenn sich jemand das hier nicht leisten kann, ist kein Grund, ihn nicht zu nehmen. Habt ihr denn eine große Warteliste? Oder große Anfragen? Warten kann man ja nicht bei euch. Unterschiedlich, manchmal ja. Weil manchmal könnte das Haus auch doppelt so groß sein. Ja, weil warten ist ja absurd. Man kann ja nicht warten bei euch. Das ist es zu spät unter Umständen. Ja, ja. Auch das kommt leider vor. Ja. Aber manchmal ist es schon so zu wissen, wir können da jederzeit wieder anrufen, wenn das ist. Ja? Ist das hier so ein Beruf, wo du sagst, da möchte ich gerne die nächsten Jahre beibleiben? Ich möchte da auf jeden Fall noch beibleiben. Also, weil es für dich auch eine Befriedigung und es dir sehr viel bringt. Ja. Also ich muss. Also ich habe noch nie, obwohl es hier viel um Trauer geht und auch um Tod und um Sterben und um Abschied nehmen, um Weinen, muss ich sagen, ich habe noch nie einen besseren Job gehabt. Das ist eine klare Aussage. Ja. Wie lange bleiben die, wenn die Menschen bei euch gestorben sind, noch bei euch im Haus? Ja, so wie gesetzlich vorgeschrieben, maximal 36 Stunden. Maximal 36 Stunden. Also es ist so, dass wenn die Leute verstorben sind, waschen wir sie, wir ziehen sie auch an. Wir haben das vorher abgeklärt, was sie denn anziehen möchten, beziehungsweise auch die Angehörigen gefragt. Und so wie sie halt im normalen Leben auch waren. Dann bleiben diese Menschen im Bett liegen, einfach. Und wir machen dann halt am nächsten Tag, je nachdem, halt eine Verabschiedung aus diesem Hause. Also weil es uns wichtig ist, auch von einem Gast verabschieden zu können. Wie sieht so eine Verabschiedung aus? Ganz unterschiedlich. Also wir haben natürlich so dass wir also halt Texte haben, die christlich sind. Wir haben natürlich auch Texte, die nicht christlich sind. Wir versuchen so halt aus Gesprächen so rauszuhören, was ist das für ein Mensch, und versuchen dann unsere Emotionen halt in den Text reinzulegen. Das ist also quasi so eine Vortrauerfeier, was dann später vielleicht dann in der Leichenhalle stattfindet, was der Pastor oder wer auch immer da dann sagt. Nur kürzer. Natürlich nur kürzer, aber es ist sehr, sehr wichtig, weil mit der Würde, mit der ein Mensch dieses Haus betreten hat, soll er es auch wieder verlassen. Ich habe hohen Respekt vor eurer Arbeit, Thomas, danke. Ziehe wirklich den Hut und finde diese Hospizbewegung wirklich äußerst vorbildlich und hoffe nur sehr, dass es noch viel mehr Hospize gibt und viele Menschen noch in diesen Genuss kommen, wenn sie es denn wünschen, in ihren letzten Zeiten, in ihren letzten Tagen. Ja. Ich danke für deinen Anruf und grüße die Kollegen herzlich von mir und alles Gute. Ja, danke dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 5678 111, hier ist der Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian, live aus Köln von 1 Live. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, jetzt hier in tiefer Nacht über alles Mögliche und Unmögliche, könnt ihr gerne machen. Einfach nur anrufen oder auch faxen, 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Karin. Und Karin ist 37 Jahre alt. Hallo Karin, guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's? Es geht darum, dass ich alleinerziehende Mutter bin und seit 9 Jahren HIV-positiv. Und naja, gut, warum ich jetzt anrufe, ist einfach, es gab zu vielen Themen, wo ich was hätte zu sagen können. Nur es brennt mir halt schon einiges auf den Nägeln. Also ich wollte, das Erste, was ich halt anmerken möchte, ist, dass natürlich die Panikmache und diese Dramatisierung, die in den ersten Jahren war, die ist natürlich nicht wünschenswert. Auf der anderen Seite ist es jetzt was so, HSV anbelangt. Ja, mhm. Und auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass ich halt einfach auch mitkriege, dass das immer mehr so verharmlost wird. Mhm. Auch aus den Medien weitgehend sogar diese Aufklärungskampagne. Verschwunden ist, ja, schrecklicherweise. Und das finde ich ganz erschreckend. Ja. Und dass halt jetzt auch gedacht wird, also ich habe selber, also jetzt mache ich es weniger, aber früher habe ich sehr intensiv als Referentin, vor allem als positive Mutter halt dafür gearbeitet, da auch eine Lobby vor allem für die Mütter zu finden, weil HIV war vor allem am Anfang eine Domäne einfach der schwulen Szene. Die sich da auch wirklich, also was Tolles erkämpft haben. Seit 9 Jahren bist du wissentlich HIV-positiv. Ja, also positiv bin ich wahrscheinlich seit Mitte der 80er. Sagen weißt mal, du, 87, wo, wie du es dir eingefangen hast? Nee. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich mal einen Mann kannte in den 80ern, der bisexuell war. Das muss ich es ja nicht nur da sein. Irgendwie erklären. Mhm. Ich habe es erfahren, während, also eigentlich habe ich das mit dem Schwangerschaftstest mitgemacht. Mhm. Ja. Da hast du es erfahren, da wurde das. Also nach 2 Wochen dann halt, ja. Ja. Und also das war sicher. Ich bin schwanger und dann nach 2 Wochen habe ich halt das positive Testergebnis bekommen. Und da, das war sicher der Superschock, ne? Es war ein Schock, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, also ich habe mich sehr gefreut über das Kind, ja. Ich weiß nur, dass damals war ein super sonniger Tag und ich habe mich total gefreut und dann nachher über das Testergebnis, ich habe es eigentlich nicht weggeschoben. Also ich habe so reagiert, wenn ich das heute sehe, als wäre es erstmal gar nicht da. Hat man nicht das ist wahrscheinlich auch so eine Schockreaktion. Ja. Aber ich kommt da nicht gleich die Frage, ist mein Kind jetzt auch HIV-positiv? Nee. Aber die Frage ist ja berechtigt. Ja, also... Das Kind ist nicht HIV-positiv. Nee, zum Glück nicht. Wir haben da aber auch sehr viel Glück gehabt, weil halt in dem Jahr 93, wo mein Kind geboren ist, da hat man auch noch nicht die Medikamente gehabt, da hat man sich noch gestritten über die Art der Geburt, über Stillen oder Nicht-Stillen. Ja, da gab es noch viel Unklarheit. Also alles gut gegangen, auf jeden Fall. Ja, wir haben ziemlich viel Schwein gehabt, so, sage ich mal. Ja. Jetzt bist du HIV-positiv, aber es geht dir gut körperlich. Nee. Nee. Das heißt, die Krankheit ist schon ausgebrochen? Ja, die ist seit 3 Jahren ausgebrochen. Ah, was genau, welche Symptome hast du? Ja, es wechselt. Also es ist so, wie gesagt, viele denken auch, es gibt jetzt ja die Medikamente, es ist jetzt kein Problem mehr. Mhm. Ich nehme die Medikamente bis jetzt nicht. Die einen erklären das für verrückt, die anderen, also mein Arzt unterstützt das auch. Welche Symptome hast du denn? Also ich zum Beispiel, es gibt Tage, es gab zum Beispiel in diesem Jahr den Monat Juli, da habe ich von dem Monat Juli bis auf eine Woche fast den ganzen Juli im Bett verbracht. Also es ist halt sehr hart, wenn man denkt, andere gehen raus, andere amüsieren sich. Gerade diesen Sommer hat man einen wunderschönen Sommer. Warum hast du den im Bett verbracht? Weil du Fieber hattest oder weil dir schlecht war? Nee, gar nicht mal. Also einfach schwach. Also es gab da einen Tag zum Beispiel, ich muss ja mein Kind versorgen, ich bin alleinerziehend. Ich muss sagen, man kriegt äußerst wenig Unterstützung. Also auch als Mutter, auch wenn man versucht, öffentliche Institutionen um Hilfe zu fragen, erstens mal wird man da in eine Schublade gesteckt. Erklär mir aber dennoch mal die Symptome. Ja, okay, gut. Also Kopfschmerzen, Erbrechen bis zum geht nicht mehr. Manchmal auch halt, dass ich dann wirklich, also ich bin auch schon ein paar Mal in der Klinik gelandet, das habe ich dann nicht mehr gemacht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die können da auch nicht viel tun. Fieberanfälle auch? Ich habe es nicht gemessen, sagen wir mal so. Ich hatte das Gefühl, manchmal ja, manchmal nein, aber einfach eine Schwäche, Müdigkeit, also wie eine 80-Jährige und dann einfach... Ist es nicht sehr riskant, sich überhaupt nicht therapieren zu lassen, überhaupt keine Medikamente zu nehmen? Also es war von den Werten bisher noch nicht die absolute Indikation da. Mhm. Die ist wahrscheinlich da jetzt dann bei den nächsten Laborergebnissen, sagen wir mal so. Ja? Nun hört man und liest man ja viel Positives über diesen Medikamentencocktail, den die HIV-Positiven... Da kann ich viel zu sagen. Also ich kenne ja das selber natürlich auch durch meine Arbeit und also ich arbeite jetzt nicht, aber durch die Tätigkeit als Referentin und dass ich mir natürlich immer wieder auf Tagungen fortbilde oder auch halt Infos kriege und so und selber auch andere Mütter kenne oder andere positive Frauen vor allem. Also ich kann nur sagen, dass dieser Cocktail nur begrenzt durchführbar ist, so wie er vorgeschrieben ist. weil diese Medikamente, man muss sich vorstellen, sind eigentlich geschaffen, also wie eine Chemotherapie. Das ist eine Chemotherapie, die zum Beispiel... Na gut, wenn es denn funktioniert und hilft, ist ja nur auch gegen die Chemotherapie nicht sagen. Ja, es hilft am Anfang, aber es ist halt so, dass das irgendwann hat sich, ist Sense, da hilft es nicht mehr. Dann kann man umstellen, es wird dadurch zwar halt herausgezögert, das will ich nicht bestreiten, das ist natürlich ein großer Fortschritt. Wie denkst du denn bei dir vorzugehen, wenn es jetzt sich dramatisch verschlechtert, musst du es doch auch machen? Dann muss ich es machen. Wie geht's denn dein Kind? Wichtig ist, das ist die Wirkungen, Auswirkungen des Virus, die müssen schlimmer werden als die Nebenwirkungen der Medikamente. Das ist der Punkt da, wo dann die meisten oder von Frauen, wo ich kenne, entscheiden, jetzt geht es nicht an, was jetzt machen würde. Verstehe. Wie geht dein Kind, das nun auch 9 Jahre alt ist, schon mit der Krankheit der Mama um? Es ist, sie weiß, ich bin nicht gesund, sie weiß auch, es ist was im Blut, sie merkt natürlich, also es ist sehr schwierig. In Zeiten, wo es mir sehr schlecht geht, da hat sie natürlich Angst. Mhm. Ja, da habe ich gemerkt am Anfang, also je älter sie wird, desto mehr realisiert sie das auch, dass Sachen immer wieder kommen, dass nie etwas ganz ausheilt oder dass halt bestimmte Sachen, vor allem mit meiner Haut, habe ich auch irre Probleme im Moment und das kehrt halt immer wieder. Und es verunsichert sie, ja, das merkst du aber jetzt nicht sofort, das merkst du denn bei... Klar, sie ist ja auch erst 9 Jahre alt. Und das Problem ist, ich kann ja eigentlich das Wort nicht sagen, weil erstens kann sie damit noch nichts anfangen, man sagt so ab dem 10. Lebensjahr realisieren es Kinder und können auch damit so umgehen, dass sie das verstehen, wenn man sagt, das darfst du da, aber zum Beispiel der Freundin in der Schule nicht erzählen. Karin, ich verstehe, habe jetzt deinen Anruf so verstanden, dass du diese Thematik einfach nochmal auf den Tisch legen möchtest, was ich auch richtig finde. Ja. Und meine zweite Bitte ist ich habe ein massives Hautproblem im Gesicht. Das ist halt mit der zunehmenden Mundschwäche schlimmer geworden. Ich bin veranlagt, ich habe schon früher mal Hautprobleme gehabt. Es ist zum Teil Herpes, der sich über das ganze Gesicht verteilt und immer wieder schön langsam halt frisst, sage ich mal. Der heilt natürlich wieder ab und ich habe das unter einem wahnsinnigen Zeitaufwand kriege ich es hin, dass ich dann trotzdem rausgehen kann. Meine Angst ist natürlich auch, weißt du, das sind die Nachbarschaft einfach, suchst du irgendeine Hilfe, damit oder? Verbindung bringt. Ich suche einen, wenn zufällig jemand zuhört, jemand, der mit solchen Symptomen wie, also man sieht so, also wirklich das ganze Gesicht ist dann teilweise offen, gerötet. Es schaut aus, ich sag immer wie ein Zombie. Und ich schmiere mir da im Moment halt wirklich quer zur Viraxsalbe drüber. Das ist das Einzige, was hilft, wo man Arzt sagt hat, ja, dann kann es nur teilstellenweise Herpes sein, stellenweise ist es wahrscheinlich auch nicht. Also der Arzt tappt auch relativ im Dunkeln. Natürlich. Die Erfahrungen sind einfach wirklich so gering und die meisten, also ich kann nur sagen, das, was ich selber mache, was natürlich immer wieder ein wahnsinniger Aufwand ist, hilft mehr als was der Zauder, die haben. Okay, Karin, ich hab das jetzt verstanden. Also wenn wir jemanden haben, der unter den Zuhörern ist, der vielleicht irgendeine Idee hat oder etwas sagen möchte, werden wir den Kontakt herstellen. Das ist gar kein Ding. Okay. Liebe Karin, alles Gute von Herzen. Gut. Ich hoffe, dass es dir noch eine Weile erspart bleibt, die Dinge einnehmen zu müssen, die ganzen Sachen. Alles Gute von Herzen. Ja, okay. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Sascha ist da. Sascha ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sascha. Um was geht's? Mein Thema ist, ich bin total verliebt, und zwar in meine Cousine. Aha. Ja. Schlimm? Ist das schlimm? Oder wo ist das Problem? Ja, in dem Sinne schlimm, sag ich mal, dass... Es ist ja nicht die Schwester. Nee, das nicht, aber... ist halt schon seit einigen Jahren geht es so und... Ist das die Cousine ersten Grades? Ja. Ist von meiner Mutter die Schwester, die Tochter. Ja, also ersten Grades. Das geht schon seit ein paar Jahren so. Das geht schon seit einiger Zeit. Dass du heimlich verliebt bist. Sie weiß gar nichts davon? Nicht so richtig, sag ich mal. Also damals, so wo ich 15, 16 war, haben wir uns einmal wirklich, sag ich mal, innig geküsst. Also das war jetzt kein Kuss, wie man so unter Verwandten macht, sondern es war schon ein richtiger Kuss. Und der hat dann halt noch mehr in mir entfacht, sag ich mal. Hat sie einen Freund? Im Moment nicht mehr. Du hast auch keine Freundin? Nein. Seht ihr euch oft? Relativ, sag ich mal. Also im Monat auf jeden Fall 2-mal, sag ich mal, bestimmt. Und seit diesem Kuss, danach ist dann nichts weiter passiert? Nein. Wie kam es denn überhaupt zu dem Kuss? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist schon ziemlich lange her. Wir sind dann halt irgendwie, sag ich mal, aneinander geraten. Wir sind uns halt immer wie näher gekommen und immer, wir sind viel rausgegangen zusammen. Wir haben viel zusammen unternommen, ins Schwimmbad gegangen damals noch und andere Sachen halt gemacht. Und irgendwie kam es dann halt dazu, dass wir uns geküsst haben. Und seitdem ist irgendwie so eine Blockade da drin von uns beiden. Also mehr sogar von ihrer Seite, so dass man sagt, dass wir sind halt Cousinen und Cousins und das, als wenn man das nicht dürfte, sag ich mal. Mhm. Das ist natürlich gesellschaftlich nicht so die, also richtig geächtet ist es ja nun auch nicht, aber es ist nicht, man rümpft vielleicht so ein bisschen die Nase. Gesetzlich ist das ja gar kein Problem, das, da darf man diesen Kontakt eingehen, die Verbindung. Es gibt halt nur das Problem, wenn man wirklich eine Beziehung hat und Kinder haben will, dass man sich da sehr gut beraten muss mit den Ärzten, weil es wohl irgendwelche Missbildungen geben kann oder... das ist das einzige Risiko. Hm. Jetzt frage ich mich, wie in den letzten Jahren, wie viele Beziehungen hattest du? Zwei. Gute Beziehung? Eher nicht. Was? Also vielleicht aufgrund deswegen auch, weil im Hinterkopf... Ja, da wollte ich drauf hinaus. Da wollte ich hinaus. Das heißt, du hast all die Jahre jetzt deine Cousine im Kopf gehabt letztendlich. Ja, was heißt im Kopf? Ich habe sie immer wieder beobachtet und ich wollte, sie hat vor kurzem mit ihrem Freund halt Schluss gemacht. Aha. Und ich wollte sie einfach auch nicht irgendwie dazwischen funken. Ich wollte nicht sagen hier oder zeigen hier, ich bin auch da und da ist mehr von mir. Da ist mehr? Da ist, also ich wollte jetzt nicht sagen direkt so, da ist mehr von mir. Verstehe. Wenn ihr euch so seht, ist das so, wie ist die Stimmung? Ja, einfach freundschaftlich. Also super, super freundschaftlich. Also es ist noch nicht mal so, dass wir uns bei der Begrüßung großartig in den Arm nehmen oder einen Kuss auf die Wange geben oder so. Das, wie kommt das denn überhaupt, dass du deine kleine Hemmung da? Ja, wie kommt das denn überhaupt, dass du deine Cousine doch so relativ oft siehst? Die wohnt nicht weit von mir, sag ich mal, so 15 Kilometer, höchstens 20. Achso, da besuchen sich die Familien auch oft und da ist einfach reger Kontakt. Ja, die Familien nicht so oft, also wir haben oft das Kontakt, auch per SMS schreiben wir uns öfter. Achso, ihr beide ganz alleine auch? Ich dachte, das lief immer so über die Familie. Nee, das läuft fast eigentlich nur über uns selber. Machst du denn auch schon mal so ganz, in der letzten Zeit habt ihr auch schon mal ganz alleine was gemacht miteinander? Ganz alleine nicht, nee. Mhm. Also wir sind das letzte Mal noch mit ein paar Freunden rausgegangen und wir wollten jetzt was ziemlich alleine machen, und zwar eine Single-Party. Wollten wir auf eine Single-Party gehen. Das hat mir so den Ausschlag gegeben, jetzt, das war vorgestern gewesen, wo wir darüber geredet haben, das hat mir so den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ich wollte das eigentlich gar nicht, dass wir zusammen dahin gehen, weil ich einfach Angst hatte, weil sie wirklich gut aussieht und ich hatte einfach Angst, dass dann so viele Zettel auf sie einzahlen. Verstehe. Sag ich mal. Ja, und ist es jetzt gecancelt oder wie? Eigentlich nicht, nein. Es steht noch eigentlich. Aber ich habe ihr danach dann halt per SMS kundgemacht, wie die Sache bei mir jetzt ist, offen und ehrlich. Wie? Du hast es ihr gesagt? Ich habe es ihr per SMS erst geschrieben. Das erzählst du mir jetzt erst. Ja und? Ja, also wie gesagt, da ist diese Blockade. Also sie weiß nicht so genau, ob das gut wäre mit uns. Und was hast du ihr denn geschrieben per SMS? Ja, da rückt er erst nach 5 Minuten mit raus. Das ist doch das Wichtigste. Also, du hast ihr geschrieben, was genau? Was stand in der SMS drin? Ja, ich habe ihr halt geschrieben, dass erst mal in Anführungsstrichen scherzhaft, dass ich sie sofort heiraten würde, so wie sie ist. Wie süß. Und da kam dann zurück halt, also wir haben uns schon mal öfters sowas in der Art geschrieben und da kam halt zurück, ja, das würde ich wahrscheinlich sogar ja sagen, weil du bist ja auch total nett und... Aha. Und ja, und deswegen denke ich mir, da ist doch bestimmt mehr. Und ja, das glaube ich auch. Wenn sie das so zurückgeschrieben hat, spontan, ist da wirklich mehr, glaube ich auch. Wie alt ist sie? Nur wie gesagt, von ihrer Seite ist... Ja, ja, habe ich verstanden. Gerade das, ja, ja, wie alt ist sie? 20. 20. Also zwei junge Leute, keine Kinder mehr. Die sich offenbar doch gerne haben oder sehr gerne haben. Ja. Jetzt ist das Haupteis gebrochen, das Tabu ist gebrochen, du hast es ausgesprochen und sie hat relativ positiv reagiert, um nicht zu sagen, sehr positiv reagiert. Jetzt müsst ihr beide euch treffen, aber so schnell wie möglich und nicht zu dieser blöden Single-Party gehen. Das machen wir heute, also quasi heute Abend, sag ich jetzt mal. Also nicht jetzt nach dem Anruf oder so, sondern... Ja, ist doch wunderbar, Sascha. Und jetzt aber wirklich Dampf machen. Ja, also sie will erstmal mit mir darüber reden. Ich also du musst weiß jetzt aber noch nicht genau, was ich machen, was ich sagen soll. Naja, du hast ja schon das Allerwichtigste gesagt. Du musst jetzt einfach die Bedenken entkräften bei ihr, die da geäußert werden. Natürlich gibt es ein gesellschaftliches Tabu, aber da würde ich mich jetzt an eurer Stelle nicht großartig drum kümmern. Entscheidend ist, dass ihr euch liebt. Ihr kommt mit dem Gesetz nicht in Konflikt. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, dass wenn ihr es Geschwister wärt, wäre das natürlich als hochproblematisch. Sodass ich da ganz frank und frei sagen würde, lasst eurer Liebe den Lauf. Nur wenn ihr ein Paar werdet, wie gesagt, lasst euch beraten von Ärzten, wenn ihr mal irgendwie Kinder haben wollt. Aber das ist ja kein Thema im Moment. Also da musst du einfach die Bedenken runterschrauben. Und wenn die klar wird, vielleicht ein Aufschrei in der Familie, in den Familien geben, dann gibt es halt ein Aufschrei in den Familien. So ist es halt. Mhm. Lieber ein Aufschrei und eure Liebe leben, als eure Liebe unterdrücken und unglücklich werden. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also das ist ja hauptsächlich von ihr so diese starke Blockade. Ich meine, ich habe selber auch so ein klein bisschen, aber... Ich sage es dir, ja, damit du morgen da schon was oder heute etwas entgegenhalten kannst. Du darfst dir natürlich nicht keinen großen Druck machen, aber es hört sich so gut an, wenn sie so zurückgeantwortet hat. Mhm. Also ich kann euch nur ermutigen, ich rümpfe nicht die Nase, wenn ihr ein Paar werdet. Mhm. Ist doch gut gelaufen, Sascha. Ja. Stell dir mal vor, die hat jetzt vollkommen empört zurück ge-SMS't, was du dir einbildest, dann lass mich in Ruhe und so etwas, dann wärst du am Boden zerstört. Allerdings. Ne? Du hast dein Warten, vielleicht, wir wollen es noch nicht beschwören, aber vielleicht, es könnte sein, dass es sich gelohnt hat. Ich hoffe. Also, ich wünsche einen erfolgreichen Abend heute. Ja. Sei behutsam mit dem Mädel und räume die Bedenken aus. Nur die Liebe zählt. Punkt. Ausrufungszeichen. Okay. Ne? Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Doro, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hi. Um was geht's, Doro? Gestern hatte doch die Barbara angerufen, die Hebamme. Ja. Ja, und ich bin eine Mutter, die ihr Kind totgeboren hat. Du bist eine Mutter, die ihr Kind totgeboren hat, ja. Ja. Wann war das? Das war 1995, am 14.07. Das ist schon lange her, warst du noch jung? Ja, da war ich 18. Mhm. Stimmt, 18 warst du. Bitte? Ich sag, stimmt, 18 warst du. Ja. Du wusstest aber, dass das Kind bereits tot ist. Das ist nicht... Ja, nachts hatte ich Wehen bekommen am späten Abend. Mhm. Und dann habe ich das meiner Mama gesagt, da hatte ich auch zu Hause gewohnt gehabt. Ja. Und auf jeden Fall sagte meine Mama, ach, das sind nur Senkwehen. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich halte es wirklich nicht aus. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, wurde CTG gemacht und dann wurde festgestellt, dass keine Herztöne mehr da sind von dem Kind. Mhm. Und dann, wie lange hast du dieses Kind noch getragen? Ungefähr 17 Stunden. 17 Stunden? Ja. Was geht denn einer Frau vor, 17 Stunden lang, die ein totes Kind in sich trägt? Ja, ich habe mir gedacht, warum soll ich das Kind jetzt so noch zur Welt bringen? Das bringt doch eh nichts mehr. Mhm. Also ich habe darum gebettelt, dass sie einen Kaiserschnitt machen. Das wollten sie aber damals nicht. Mhm. Aber diese 17 Stunden stelle ich mir so als Außenstehender, als Mann sowieso, der man sich da nicht so hineinversetzen kann, eine schwangere Frau, ich stelle mir das ganz schlimm vor. Das ist auch schlimm. Also ich habe mir gedacht, also das waren ja 30 Wochen. Mhm. Das war in der 30. Woche passiert. Also da habe ich mir gedacht... Warum eigentlich? Warum gerade bei mir? Mhm. Also das denkt man sich also... Klar, das ist so vieles. Man denkt, warum? Ja. Man ist einfach dann aber auch bestürzt und traurig, dass das Kind gestorben ist. Ja. Aber ist man auch, oder warst du auch, war dir auch ein Unwohlsein in dir, dass du eine Leiche quasi in dir trägst? Ja klar, also ich habe, ich weiß nicht, ob man das schon mal gehört hatte, also ich hatte das auf jeden Fall gehört, dass durch dieses Kind eine Vergiftung kommen könnte. Mhm. Dass es eigentlich so schnell wie möglich raus soll. Mhm. Und dadurch hatte ich halt auch Angst, dass dieses dann passieren genau, könnte. Genau, das ist eine zusätzliche Angst, nämlich dass man selbst noch krank oder sogar stirbt daran vielleicht. Genau. Aber ich glaube, diese Vergiftung kann nicht eintreten so schnell, ne? Hat die Hebamme gestern erklärt. Ja, das habe ich gestern auch mitgekriegt. Mhm. War das so schlimm vielleicht sogar, dass du dich geekelt hast vor dir selbst? Nein, das so nicht. So nicht, nein. Dann kam es zu der Geburt, man hat die Wehen künstlich eingeleitet. Ja. Und hast du dein Kind dann sofort sehen wollen? Nein, ich hatte so viel Beruhigungsmittel bekommen, dass ich die Geburt überhaupt durchstehe. Mhm. Und dann hat die Hebamme mich wohl gefragt, ob ich das Kind sehen möchte. Und da habe ich halt gesagt, ich möchte es noch nicht sehen. Und dann kam ich aus dem Kreis dann raus, 2 Stunden später, dann wollte ich den Kleinen sehen und ich durfte es nicht mehr. Mhm. Warum? Die hatten zu dem Zeitpunkt schon die Obduktion gemacht, weil man nicht wusste, woran das Kind jetzt genau gestorben ist. Mhm. Mhm. Hast du ihn später dann nochmal gesehen? Nein, durfte ich überhaupt nicht mehr. Hast du das Kind ganz normal beerdigt? Nein, auch nicht. Mir wurde von diesem Stationsarzt gesagt, dass es besser wäre, wenn ich das Kind zur Universität nach Bochum gehe. Mhm. Dort würde das Kind in so eine Art Reagenzglas mit Flüssigkeit reingetan werden. Und als Anschauungsobjekt für zukünftige Frauenärzte. Ist dir das nicht schwer gefallen? Ja, das hatten die mir gesagt. Also die Hebamme hat es mir gesagt und der Arzt am Anfang auch. Und da musste ich dafür unterschreiben. Da habe ich gesagt, was passiert wirklich genau mit dem Kind? Mhm. Und da hat er mir gesagt, komm, dann bin ich ehrlich und sag's dir. Und da hat er gesagt, die schneiden also den Kopf auf, holen das Gehirn und die Organe raus, um zu gucken, wie die Organe beim Kind von 30 Wochen ist. Mhm. Also das fand ich wirklich das Schlimmste überhaupt, was er mir erzählt hat. Also da habe ich heute noch wirklich... Und hast du es dann trotzdem unterschrieben? Ja, musste ich. Warum musstest du das? Weil ich das vorher schon eingewilligt habe. Ach so. Mhm. Hast du das sehr bereut? Ja, das habe ich bereut. Das habe ich wirklich bereut. Das heißt, du hättest schon gerne auch eine Stätte, vielleicht der Trauer gehabt, ein Grab, wo du hättest hingehen können und hättest das Kind auch lieber ganz ordentlich beerdigt? Ja, hätte ich auch. Mhm. Aber das wäre das Bessere für mich gewesen. Hast du das Gefühl, dass du über den Tisch gezogen worden bist von dem Krankenhaus und von den Ärzten? Ja, das denke ich schon. Und vor allen Dingen, letztes Jahr habe ich nochmal ein Kind bekommen. Mhm. Er ist zum Glück gesund, ist zwar auch zu früh, aber gesund. Und dann habe ich den Arzt wieder getroffen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich möchte ihn nicht sehen. Überhaupt nicht. Mhm. Ich finde es auch sehr gemein, dass man, du standst da ja auch mehr oder weniger unter Schock noch. Ja, klar. Dass man dann so eine Situation so ausnutzt und Frauen quasi dazu drängt, die Kinder freizugeben für die Wissenschaft. Es ist sicher wichtig, dass die Wissenschaft forscht an solchen Sachen, aber nur, wenn die Eltern oder wenn die Mutter dem auch wirklich zustimmt und auch vielleicht auch Zeit hat. Nur gut, Zeit hat man ja nicht immer in der Situation, das zu bedenken, aber... Hast du dich denn dann mit deinen Eltern noch besprochen, wie das, oder mit dem Vater des Kindes, ob ihr das so machen sollt? Dem Vater war das egal, was mit dem Kind passiert. Mm, mm. Also ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr mit ihm zusammen. Wenn du jetzt an, nun liegt das schon einige Jahre zurück, daran zurückdenkst, ist das so das Schlimmste, was du erlebt hast in deinem Leben bisher? Ja, das ist auch das Schlimmste. Mm. Vor allem, ich stelle mir vor, wie der Kleine ungefähr ausgesehen hätte. Also das Einzige, was ich gesehen hatte, waren die Füße von ihm. Mm. Also wie sie ihn rausgetragen hatten aus dem Kreißsaal. Das hat die haben, nur die Füße gesehen. Du hast aber gestern die Hebamme erzählt, dass immer direkt ein Foto gemacht und ein Fußabdruck und sowas. Das ist bei dir auch nicht passiert. Nein, auch nicht. Mhm. Weiß man denn, wo warum er gestorben ist? Der Kleine, der hatte keinen Sauerstoff mehr durch die Nabelschnur bekommen. Mhm. Und auch keine Nahrungsmittel und dadurch ist er dann gestorben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn man dann nochmal schwanger wird, dass man tierisch Angst hat, dass sowas nochmal passiert. Ja, hatte ich auch. Ich hatte danach auch nochmal 2 Fehlgeburten gehabt. Mhm. Einmal in der 8. und einmal in der 6. Woche. Mhm. Und danach habe ich halt jetzt den Kleinen bekommen. Und da ist alles dran und alles gesund? Und ja, da ist alles gesund. Der kam zwar 7 Wochen zu früh, war sehr klein. Wie alt ist er jetzt? Der wird jetzt 1,5 im Dezember. Und alles fit? Ja. Alles im grünen Bereich? Alles gut. Wunderbar. Danke, Doro, für deinen Anruf. Ja, und bitte. Alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 1:38 und 38 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. die Sekunde, 1.40 Uhr. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefontalkshow Domian. Wir haben heute eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Beide Nummern sind für euch gebührenfrei, kostenfrei. Ich begrüße herzlich Petra, 49 Jahre, und Jacqueline. Jo, hallo, grüß dich. Wen habe ich denn jetzt zuerst? Die Petra. Die Petra. Was war's? Radio aus oder leiser? So, ja. Ja. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Du hast eine sehr tiefe Stimme, Petra. Ja, und zwar folgendes. Ich war früher mal ein männliches Wesen. Ah! Ja, wir sind die zwei Trennen aus Hannover, die am 1. November geheiratet haben. Ja. Jetzt? Die hatten wir auch schon mal geschrieben. Das kann sein, ihr Süßen. Ich habe es aber nicht in die Hände bekommen, weil ich so viel Post kriege. Ja. Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß es persönlich nicht. Das ist alles sehr misslich, aber das geht leider nicht anders. Naja. Aha, das erklärt mir jetzt auch die tiefe Stimme. Ich war nur gerade ein bisschen irritiert. Ja. Ihr seid zwei Transen, das heißt, ihr seid zwei transsexuelle Menschen. Ja. Menschen in einem... Ich muss mal erstmal die Grunddinge klären. In einem männlichen Körper. Ja. Beide in einem männlichen Körper noch immer. Ja, zur Hälfte. Aber nicht operiert? Noch nicht, weil der Gesetzgeber spielt ja da nun mal nicht so mit, wie wir das möchten. Jacqueline ist wie alt? 36. 36. Mhm. Zur Hälfte heißt, dass ihr Hormonbehandlungen schon gemacht habt und ein Ja, noch fleißig kriegen. Wir waren auch heute erstmal beim Frauenarzt wieder und unsere Hormonwerte sind also bestens. Ja, das heißt, da ist auch so ein bisschen Brust, ist schon ist gewachsen. Das ist also schon sehr gewaltig, ich würde sagen. Ja, bei dir schon. Eine Frau, also ich bin mit dem, was ich bis jetzt habe, zufrieden. Das heißt also. Körbchengröße? 75B. Und Jacqueline? Das ist gerade mal von dem die Hälfte. Aha. Weil ihr hat jetzt erst im Januar angefangen, mit Medikamente zu kriegen. Ja. Und wie gesagt, also eine Brust-OP brauche ich also nicht, weil... Das wächst von alleine schön. Erstmal das und zweitens mal ist das ja im Grunde genommen, ist das ja eine Pubertät, die du durchgehst. Ja. Und der weibliche Körper, bis der ausgewachsen ist, beziehungsweise die Brust, das dauert maximal 4 Jahre. Mhm. Das heißt also maximal noch 2 Jahre und dann kann man vielleicht mal darüber nachdenken, eine Brust-OP, aber das ist sowieso alles Gelumpe. Und eigene Körpermöglichkeiten, das heißt also durch Bauchfett nach oben zu ziehen, durch eine OP, bringt also auch nicht den erwünschten Effekt, den man sich erhofft. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid die beiden Transen, die am 1. November in Hannover geheiratet haben. Ja. Das war jetzt gesetzlich möglich, ne? Richtig. Mhm. Ihr seid quasi, ihr habt euch als Männer verheiraten lassen, ne? Ja, mussten wir ja, die Namensänderung in Celle, die für uns zuständig ist, auch 1,5 Jahre dauert. Mhm, aber das war sicher ein etwas kurios, ne? Da standen zwei Frauen, so äußerlich aussehend wie Frauen, diese Menschen waren aber eigentlich Männer. Ja. Und die haben dann geheiratet. Richtig. Und diese Männer wollen eigentlich wirklich Frauen sein irgendwann. Ja. Man muss schon sehr konzentriert sein, ne, um das zu verstehen. Ja. Und wenn ihr beide irgendwann dann mal operiert seid, ja, seid ihr ja zwei Lesben, ne? Ja, das ist auch ganz richtig. Vor allen Dingen ist ja das Kuriose noch, wir sind also das erste Paar in der Bundesrepublik, was also transsexuell ist, ja, und dann auch noch lesbisch ist dazu. Meinst du, das gibt's nicht so oft? Nee, gibt's nicht oft, ne? Ich verfolge das ja nun sehr genau. Weißt du übrigens, dass ich noch nie mit einem Paar, wie auch immer gepolt, transsexuell geredet habe, wo beide transsexuell sind? Noch nie. Ja, ich meine, wir gucken ja nun an für sich also jede Sendung, was ein freies Thema ist. Ja. Weil das ist Wissen und Wissen ist Macht. Also die Themen, die du jetzt also als spezielles Thema jetzt hast, zum Beispiel gestern war der Tod oder was. Also das ist also nicht unbedingt so meine Welt. Das lassen wir dann also weg. Heute Abend haben wir auch die Falle nicht angemacht gehabt, weil es ist also in der Fernsehzeitung steht es nicht drin, ne? Genau. Deswegen waren wir auch schon im Bett. Ja, also. Aber das macht ja nichts. Wir stehen auch dafür gerne auf. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt auch eine Premiere für mich, dass ich mit zwei transsexuellen Menschen rede, die als Paar dann auch zusammen sind. Ja. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Grübeln. Ihr beiden seid vom Körper her noch halb Männer. Ja. Seid aber eigentlich Lesben. Ja. Wenn ihr, jetzt muss ich gleich intim werden, aber das, kennt ihr bei mir, ja, und das ist ja auch nicht böse gemeint oder despektierlich gemeint. Ja. Wenn ihr beide Sex miteinander habt, kriegt ihr nicht das kalte Grauen, weil ihr dann mit euren männlichen Geschlechtszeilen doch Sex habt? Ja, na, es gibt eine gewisse Sache, bis dahin schmusen und Zunge und dieses und jenes und rumknutschen bis zum gewissen Punkt und dann ist das Tabu und dann ist die Sache erledigt. Ach so, die unteren Regionen sind gar nicht einbezogen im Moment. Nein, das ist also absolut Ende bis dahin und dann kommen eventuell ein Stück weiter runter, dann die restlichen. Das heißt, die Füße oder die Beine. Aber der Penis, die Penisse werden nicht angefasst? Nein, grundsätzlich nicht. Sind die Penisse denn, wenn ihr beide zärtlich miteinander seid, sind die erregt, sind die steif? Nein, das Höschen bleibt an und das Höschen wird auch nicht ausgezogen. Aha, aber das die Frage war jetzt, sind die Penisse steif? Nein. Liegt das jetzt an der Hormonbehandlung? Kein Darmerguss mehr da und nichts, das ist also alles tot. Das liegt an der Hormonbehandlung, oder? Ja, das ist im Grunde genommen totes Gelumpe, was weg muss. Wäre dir das, wenn du jetzt die Jacqueline unten anfassen müsstest, das wäre dir unangenehm? Das ist unangenehm. Und umgekehrt ganz genauso? Ja, es wird halt nur noch gereinigt in der Wanne oder je nachdem, damit es also keine Infektion gibt. Ansonsten ist das tot und es stört. Es muss weg. Jetzt sitzt die Jacqueline neben dir, ne? Richtig. Darf ich sie denn auch mal haben? Ja, logo. Petra, Dankeschön. Morgen, Jürgen. Hallo, Jacqueline. Wie habt ihr beiden Süßen euch denn kennengelernt? Letztes Jahr in Laatzen durch eine Selbsthilfegruppe. Ach, nun ist ja, das habe ich gerade schon zu Petra gesagt, das ist ja sehr ungewöhnlich, dass zwei transsexuelle Menschen sich ineinander verlieben. Hattest du jetzt, ich frage dich, da wir miteinander reden jetzt, nicht die Sehnsucht nach einem Normalo-Menschen? Ja, für mich war es schon irgendwo eine Umstellung, zwar mit der Transsexualität hatte ich mich abgefunden, bloß ich war 13 Jahre Solo und dann auf einmal eine Partnerschaft, ist ja die eine Umstellung. Ja, denn das Lesbische ist ja dennoch dazugekommen. Das war erstmal eine ziemliche Umstellung für mich. Ich glaube, dass das, ich meine, ihr seid ja eh gebeutelt, was eure Identität anbelangt. Und ihr habt es ja sehr schwer in den ersten Zeiten auch des Coming-Outs für euch, das alles auf die Reihe zu kriegen. Ihr habt ja viel größere Probleme als ein Schwuler oder eine Lesbe, weil das halt viel komplexer ist bei euch. Mhm. Aber bei euch beiden kam ja jetzt auch noch hinzu, dass ihr auch noch eine andere sexuelle Identität habt, obwohl ihr transsexuell seid, ne? Ja. Da muss man ja ein paar Mal sich reindenken. War das für dich schwierig, das zu akzeptieren? Oder war doch so die Sehnsucht, ich möchte gerne Frau sein und möchte ganz normal mit einem Mann zusammenleben? Erstmal war hauptsächlich, ich möchte gerne Frau sein. Ja. Und wie gesagt, mit dem Lesbischen, das war dann doch nochmal eine kleine Umstellung für mich. Wie hast du das gemerkt? Dass ich erstmal... Wie ich hierher kam nach Hannover im Januar, da war ich noch ziemlich schüchtern. Da war ich mehr so, kannst du sagen, die Unschuld vom Lande. Und jetzt habe ich mittlerweile meine Schüchternheit abgebaut. Aber die Frage war, wie du das gemerkt hast. So, hast du es zuerst bei Petra jetzt gemerkt? Oder hast du vorher auch schon so Empfindungen gehabt, dass du eigentlich gerne als Frau eine Frau lieben möchtest? Ja, solche Empfindungen hatte ich sonst noch nicht. Ach, das hat mit Petra zu tun. Also ist das eine ganz... Das hat sich dann erst entwickelt. Eine ganz wichtige jetzt Verbindung für dich oder für euch beide. Ja. Ihr müsst doch eigentlich darauf brennen, voller Sehnsucht sein, diese OP hinter euch zu bringen, sodass ihr eben auch eine umfassende Sexualität leben könnt, ne? Ja, die OP hätten wir lieber gestern als heute. Jetzt hat gerade die Petra so eine Äußerung gemacht, da sind die Gesetze ja noch so vor. Was meint, warum dauert das lange bei euch? Ja, erstmal ist ja vorgeschrieben für Transsexuelle nicht nur Hormonbehandlung, sondern auch Termine beim Psychologen. Ach so, das meinte er, ja, dann klar. Und da muss man mindestens 25 Sitzungen haben. Und dann das alles wegen der Namensänderung. Da haben wir jetzt gelesen, das dauert anderthalb Jahre, bis das durch ist beim Gericht in Celle. Das heißt, wie lange dauert es bei euch maximal noch, bis ihr euch operieren lassen könnt? Das heißt, im Grunde genommen, Jürgen, die Geschlechtsumwandlung könnte eher funktionieren, jetzt als Namensänderung. Ja. Wenn du jetzt also über einen Frauenarzt in Schreiben bist, dass du diese Indikation verordnet oder wie auch immer, weiß nicht genau, wie das formuliert wird, dass das also befürwortet wird, das heißt, dann schickt die Krankenkasse dich zu zwei unabhängigen Psychologen, die dich durch die Mühle drehen und dann, wenn du Pech hast und der eine Psychologe passt dir nicht, verstehe. Die Möglichkeit, also, das Gericht. Sag mir mal nur eine Zahl, wie lange ihr noch warten müsst. Ich schätze mal noch 2 Jahre. 2 Jahre noch. Es sei denn, es hat jemand das Erbarmen und schenkt uns 50.000 Mark, dass wir uns die OP leisten können. Mhm. Dann natürlich sofort. Diese OP ist sehr teuer. Ja. Wie viel kostet das? Ungefähr 50.000 Mark für uns beide. 50.000 Mark für euch beide. Ja. Wie lebt ihr? Wir leben im Moment von der... Petra, wenn du antwortest, geh bitte ein bisschen näher ans Telefon. Wenn du antwortest, vielleicht näher... Also, nee, das war... Ich habe ja eben so gehabt, weil ich ja gehe am Telefon. Hm? Wir leben von der Arbeitslosenhilfe. Ah, so. Hm. Denn mit 49 kriegst du keinen Job mehr. Zweitens, als diese Konsultation sagt der Arbeitgeber, nein, danke. Hm, verstehe. Und ja, und bei Jackie sieht es genauso aus. Wie ist das denn in eurem Umfeld so? Habt ihr einen soliden Freundeskreis oder rümpft man doch die Nase? Es geht so einigermaßen. Das einzigste Schlimme sind halt die Jugendlichen, die also total doof sind, und ein paar Ausländer. Ich will jetzt also keinen persönlich angreifen. Mhm. Da kommt halt mal Tunt oder Schwuchtel oder Schwuli oder so. Da über diese Dinge stehen wir. Das geht uns irgendwo am vorbei. Mhm. Das heißt, man sieht es euch schon an, dass ihr keine geborenen Frauen seid. Wenn ihr also, ich schminke mich auch nicht großartig hier in Stücken, weil man kennt uns sowieso. Mhm. Ich schminke mich halt nur, wenn wir abends mal um die Häuser ziehen oder in die Stadt gehen. Mhm. Hannover ist das, ne? Ja, ja. Mhm. Gibt es denn in Hannover so eine Szene für schräge Vögel wie euch? Nicht direkt. Das heißt, wir sind mehr dann in so einem schwulen Lokal. Ja. Und dann haben wir... Ich glaube, wir müssen nach Köln kommen oder nach Berlin gehen. Ja, ich wollte ja vorhin hin, aber das Problem, du musst auch eine preiswerte Wohnung finden. Ja, natürlich. Das war jetzt auch so dahergesagt. Ja, nee, meine gedacht hatte ich da schon irgendwann mal. Bloß wie gesagt, du brauchst eine preiswerte Wohnung, die darf nicht mehr wie 600 Mark kosten. Mhm. So, und hast mehr, ja, dann weißt du nicht, wo sollst du die Kohle herkriegen, ne? So, Petra und Jacqueline, jetzt möchte ich dennoch nochmal euch wirklich ganz von ganzem Herzen gratulieren, dass ihr beide euch gefunden habt. Das ist ja in all den Problemen, in denen ihr steckt oder in denen ihr in eurem Leben schon gesteckt habt, wirklich ein großes Glück, ne? Ja. Und gemeinsam kann man ja all das, was jetzt noch vor euch liegt, viel besser durchstehen als eben alleine. Ja, aber die Decke wollte ich nochmal kurz sagen. Ja, Petra, mach's gut. Jo. Tschüss. So, Domian, da bin ich wieder. Ja. Und zwar geht es darum, du hattest mal vor längerer Zeit, daraufhin hatten wir dir auch geschrieben, ja, eine Transsexuelle namens Merle, ja, in deiner Sendung. Ja. Und da waren wir beide uns waren der gleichen Meinung, wir müssten ihr doch helfen. Ja. Hatten dir ja geschrieben, dann kam auch Antwort von dir zurück. Ja. Und dann hatten wir, glaube ich, noch ein zweites Mal geschrieben. Mhm. Daraufhin kam keine Antwort. Mhm. Und ich weiß nicht, ob unsere Anschrift und Telefonnummer weitergeleitet wurde. Hundertprozentig, das machen die Mitarbeiter. Weil wir wollten dem Wesen nämlich gerne helfen, der Merle, aber... Da gab es keine Rückmeldung. Weißt du, wie wir das immer machen? Wir schicken dann, so wie in eurem Fall, euer Angebot an die Merle weiter. Mhm. Und dann muss Merle natürlich entscheiden, ob sie sich mit euch in Verbindung setzt. Da haben wir dann gar keinen Einfluss mehr drauf. Mhm. Sodass ich da gar nichts jetzt zu sagen kann. Also es ist hundertprozentig weitergeleitet worden, da haben wir ein großes Auge hier drauf, dass wir solche Kontakte dann auch wirklich, dass wir die Verbindungen herstellen. Aber wenn die anderen nicht wollen, kann man nichts machen. Ne? Mhm. Also, da kann ich leider weiter dann nichts zu sagen, Jacqueline. Ja. Ich hoffe, du hast gerade auch meine Gratulation gehört. Ich freue mich, dass ihr beide euch gefunden habt. Mhm. Und drücke die Daumen und vielleicht können wir auch wirklich irgendwann nochmal miteinander reden, weil ihr seid ja nur wirklich was Besonderes, finde ich. Ja. Alles Gute, ihr beiden Lieben. Und schöne Grüße nach Hannover. Ja, für dich und dein Team auch alles Gute. Dankeschön. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss. Carina, 19 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Das ist Carina, genau. Carina, um was geht's? Bei mir geht's um das Thema von gestern mit dem Tod. Inwiefern? Also das Thema hieß gestern, sage ich nochmal, falls gestern jemand nicht dabei war, Berufe rund um den Tod, ne? Ja, genau. Ja? Weil ich arbeite seit Mai in einem Altenheim. Ja. Und ja, da habe ich eine Frau kennengelernt, eine ältere. Lass mich fragen, was arbeitest du dort? Als was? Als Altenpflegerin. Als Altenpflegerin. Eine Ausbildung machst du? Noch nicht ganz. Die Schule fängt ab dem Frühjahr an. Aha. Mhm. Aber ich jobbe jetzt halt schon mal da, um in das Berufsleben reinzuschnuppern. Mhm. Ja, dann habe ich diese Frau kennengelernt, habe mich sehr gut mit ihr verstanden, haben viele Späßchen gemacht und jetzt im September, ich muss dazu sagen, die Frau hatte Krebs im Endstadium. Wie alt war die Frau? 89. 89, Und ja, die letzten zwei, drei Monate ging es rapide ab mit ihr. Zuletzt im September konnte sie nicht mehr essen, nicht mehr trinken, geschweige denn überhaupt irgend noch was sagen. Sie konnte nur noch nicken, mit Schmerzen halt. Und ja, am 30.09. hat mich dann jemand angerufen von ihren Verwandten und hat sich erkundigt nach der Frau. Die war wohl irgendwie in der Kur oder so und sie meinte halt, ich sollte die Frau so und so dann halt ganz lieb grüßen, ihr ein Küsschen geben und sie drücken und sie soll es doch bitte noch eine Woche aushalten. Und daraufhin, nach dem Telefongespräch, bin ich dann zu der Frau in das Zimmer gegangen. Sie sah mich auch an und dann bin ich ans Bett gegangen, habe ihr das ausgerichtet und habe sie ganz, ganz fest gedrückt und in den Arm genommen. Und in dem Moment, wo ich wieder losgelassen habe, hat sie die Augen geschlossen. Sie quasi in deinen Arm gestorben. Ja, genau. Und da warst du ganz alleine im Zimmer? Ich war ganz alleine, ja. Was hast du da gemacht? War dir das denn immer klar, dass sie gestorben ist? So ganz nicht. Ich habe direkt nach dem Puls gefühlt und es war natürlich nichts mehr und lief mir sofort die Tränen. Ich war fix und alle. Bist du eine Weile bei ihr geblieben oder hast du sofort irgendjemanden gerufen? Nach dem Puls habe ich sie nochmal angeguckt und bin nur noch mit brüllend aus dem Zimmer gelaufen zu meinen Kollegen. Also es war... Bist du dann nochmal zurückgegangen zu ihr? Mit den Kollegen zusammen? Im ersten Moment ging es nicht. Ich musste mich hinsetzen. Mein Kreislauf war komplett zerstört. Und danach zum Waschen bin ich dann aber nochmal mit reingegangen. Ach so, das hast du gemacht. Ja. Das war ja nun ein Mensch, zu dem du eine Beziehung aufgebaut hast, ne? Genau. Und das war jetzt die erste Erfahrung. Ja. Drastische Erfahrung dieser Art. Hat dich das jetzt von deinem Berufswunsch irgendwie abgebracht? Weil das wird dir ja wahrscheinlich ganz, ganz, ganz oft passieren. Irgendwie hat es mich überhaupt nicht davon abgebracht, weil, ich weiß nicht, es hat sich eher befestigt. Ich war ja noch nicht ganz sicher, ob ich die Ausbildung mache, aber also ab Frühjahr werde ich es auf jeden Fall starten. Kannst du das für dich sagen, warum du unbedingt in diesen doch sehr harten Beruf hinein möchtest? Es gibt einfach persönlich Menschen, die... sich um die alten Leute kümmern. Ja. Und das ist einfach schade. Ja. Und man kriegt ja sicherlich auch als Pflegepersonal auch von dem einen oder anderen alten Menschen auch viel zurück, ne? An Zuneigung und Dankbarkeit und so etwas. Ja, auf jeden Fall. Du hast dieser Frau, die 89 Jahre alt war, viel gegeben, aber das war für dich ja auch sicher schön, ne? Dass du mit ihr noch so einen nahen Kontakt hattest. Ja, das stimmt. Also wir haben viel Unsinn gemacht. Sie war auch noch bis zu einem gewissen Punkt richtig fit im Kopf? Ja, so Oktober, da ging es eigentlich noch. Da hat sie auch noch, zwar mit Unterstützung ist sie noch gelaufen, aber sie musste dann halt schon Unterstützung haben und dann hat es natürlich dann rapide abgebaut. Hat sie mit dir über ihren Tod gesprochen, über den bevorstehenden Tod? Gar nicht. Gar nicht? Nee. Das heißt, du weißt doch gar nicht, ob sie Angst davor hatte? Nee, hatte sie, glaube ich, anscheinend nicht. Sonst hätte sie vielleicht auch was gesagt. Vielleicht ist es auch ein sehr hohes Alter. Vielleicht hatte sie für sich auch schon abgeschlossen und Abschied genommen vom Leben. Liebe Carina, die Sendung ist zu Ende. Danke, dass du angerufen hast. Und alles Gute für deine Ausbildung. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger. Und morgen sind wir wieder da. Einmal Radio 1 live und morgen auch wieder mit dem WDR-Fernsehen, wieder mit einer freien und offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.